Arthur C. Clarke war einer der größten Science-Fiction-Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er nahm vorweg, was heute Selbstverständlichkeit ist. Geostationäre Satellitenverbindungen zum Beispiel oder das Internet. Und er formulierte das Clarke'sche Gesetz. Jede hinreichend weit entwickelte Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Mein Name ist Arthur C. Clarke. Ich wurde 1917 in England geboren und ich starb im Jahr 2008 auf der über 8000 Kilometer entfernten Insel Sri Lanka. Als ich starb, war ich 90 Jahre alt. Dabei hatte ich immer davon geträumt, unsterblich zu sein, zumindest in meinen Romanen und auch in einigen meiner wissenschaftlichen Zukunftsvisionen. Wahrscheinlich werden es meine ganz konkreten und realistischeren Zukunftsvisionen sein, an die sich die Menschen noch lange erinnern werden. Und dann werden sie sich vielleicht auch an mich erinnern. Unmögliches Denken. Poesie und Visionen. Der Schriftsteller Arthur C. Clarke. Ein Feature von Rainer Praetorius. ...1929 veröffentlichte ein slowenischer Ingenieur ein sehr interessantes Buch. Darin erläuterte er grob die Idee, einen Raumflugkörper im geostationären Orbit zu platzieren und mit diesem von der Erde aus eine Funkverbindung aufzubauen. Diese Idee wurde von den meisten Menschen des Jahres 1929 wohl in die Kategorie Fantasterei eingeordnet. Für mich war eine solche Vorstellung aber sehr real. Und ich entwickelte die Grundidee weiter. Was ist denn überhaupt der geostationäre Orbit? Wenn man ein Objekt auf einer Höhe von rund 36.000 Kilometern direkt über dem Äquator positioniert, dann besitzt dieser Flugkörper eine Umlaufgeschwindigkeit, die genau dem Rotationstempo der Erdkugel entspricht. Von der Erdoberfläche aus betrachtet, scheint dieses Objekt am Himmel stillzustehen. Denn der Standort des irdischen Betrachters, also der ganze Planet, bewegt sich ja mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Satellit oben im Orbit. 1945 erschien in der Fachzeitschrift Wireless World mein inzwischen recht berühmter Artikel mit dem Titel »Außerirdische Relais für eine weltweite Funkabdeckung«. Darin beschrieb ich, recht detailliert, die Möglichkeit einer weltumspannenden Kommunikation mit Hilfe von nur drei im geostationären Orbit verteilten Satelliten. It looks like Czechoslovakia's Josef Thomas has got the lead right at the moment. He's wearing number 85. He's about 50 meters. The group is about 50 meters away from the starting line right now. Bereits 19 Jahre später wurde das erste Kapitel meiner Konzeption Realität. 1964 beförderte eine Thor-Delta-Rakete den amerikanischen Satelliten Syncom 3 auf eine geostationäre Umlaufbahn. Von dort übertrug der Trabant aktuelle Fernsehbilder, und zwar direkt von den Olympischen Spielen in Japan zu einer Empfangsstation in den USA. Das alles maßgeblich angeschoben zu haben, ist wohl meine größte Leistung überhaupt. Denn diese Idee hat die Welt nachhaltig verändert. Recht bald benutzte die Fachwelt in diesem Zusammenhang den Begriff Clarke Orbit. Wohl schon allein deshalb, weil das einfacher auszusprechen ist als geostationäre Umlaufbahn. Und wenn man sich die Frage stellt, warum er das machen wollte, Satelliten im Erdorbit ist, glaube ich, eben bedeutsam, dass er nicht nur die zivilisatorischen Zentren wie die Vereinigten Staaten, Europa abdecken wollte, sondern er wollte die gesamte Kultur der Menschheit, also auch Südostasien, Asien, Afrika, Russland, China, alles abdecken. Er hat die Welt als Gesamtheit betrachtet. Mein Name ist Fritz Heidorn. Ich habe im Jahre 2019 eine Biografie über Arthur C. Clarke, Visionär des 21. Jahrhunderts, geschrieben. In meiner englischen Heimat entdeckte ich 1928 die Amazing Stories. Das war ein Magazin, in dem Science-Fiction-Erzählungen veröffentlicht wurden. Da war ich ganze 10 Jahre alt. Auf dem Titelblatt sah man ein Raumschiff vor dem riesigen Planeten Jupiter. Damit fing alles an. Fantasievolle, fantastische Geschichten wurden meine Leidenschaft. Später entwickelte sich daraus auch mein ebenso starkes Interesse für die Wissenschaft. Doch zunächst wurde aus dem Sohn eines englischen Bauern, der ich war, weder ein Schriftsteller noch ein Wissenschaftler, sondern erst einmal ein Rechnungsprüfer im Londoner Schatzamt. In dieser Zeit schloss ich mich der britischen Interplanetarischen Gesellschaft an. Das war eine Gruppe von Träumern, die bereits damals mit großer Begeisterung für die Erforschung des Weltalls und eine baldige Raumfahrt warben. Als dann der Krieg vorbei war, konnte ich endlich Mathematik und Physik am Londoner King's College studieren. Gleichzeitig begann ich wissenschaftliche Sachbücher und Science-Fiction-Erzählungen nun auch auf kommerzieller Ebene zu veröffentlichen. Schon bald wurde aus mir ein hauptberuflicher Schriftsteller. Ich blickte immer intensiver in die Tiefen der Zeit und in die Unendlichkeit des Weltalls. Das tat ich bereits auch in einer meiner ersten Kurzgeschichten aus dem Jahr 1942. Ich schrieb die Erzählung mitten im Zweiten Weltkrieg. In dieser Geschichte geht es ebenfalls um einen Krieg, allerdings um einen völlig anderen Krieg, der möglicherweise erst Millionen Jahre später weit in der Zukunft enden wird. Das Erwachen habe ich diese Kurzgeschichte genannt. Im Mittelpunkt der Erzählung steht Marlon, ein von der Gegenwart gelangweilter Bewohner eines irdischen Utopias der fernen Zukunft. Die Menschheit hatte, als sie noch relativ jung war, alle Planeten des Sonnensystems erreicht, aber die Sterne waren für immer außerhalb ihrer Reichweite geblieben. Der menschliche Geist musste erkennen, dass er vor den enormen Ausmaßen des interstellaren Raums nur kapitulieren konnte. Doch Marlins Neugier ist groß. Die unzufriedene Hauptfigur der Geschichte will herausfinden, ob das bislang Erreichte tatsächlich alles ist, was die Menschheit jemals hervorbringen kann. Marlin lässt sich in Tiefschlaf versetzen. Ein Raumschiff bringt ihn auf eine Umlaufbahn weit jenseits des Pluto. Nur die Maschinenintelligenz des Raumschiffs wacht über sein Schicksal. Hören Sie nun den Schlussteil dieser Geschichte. So schlief Marlin im kalten Zwielicht jenseits des Pluto. Er wusste nichts von dem Leben, das auf der Erde und ihren Schwesterplaneten aufstieg und verging, während die Jahrhunderte sich zu Jahrmillionen dehnten, die Jahrmillionen zu Ewigkeiten. Die Sonne hatte sich angesichts dessen nur wenig verändert, als die Mechanismen in Marlins Schiff endlich aus ihrer langen Ruhe erwachten. Das Schiff erreichte schließlich eine Erde, die kaum wiederzuerkennen war. Die Größe war richtig, aber alles andere falsch. Wo waren die Meere geblieben, die einmal die größte Pracht der Erde gewesen waren? Es hatte Marlin nach Hause gebracht. Mehr konnte es nicht tun. Wenn es noch Leben auf der Erde gab, würde es ihn früher oder später finden. Und wirklich kamen jene, die nun die Herren der Welt waren, allmählich zu Marlins Schiff hinauf. Die Neugier, die ihn die Jahrhunderte hatte überdauern lassen, während seine Gefährten den segensreichen Schlaf der Euthanasie gewählt hatten, würde bald ihren Lohn erhalten. Er würde wissen, was für Menschen nun die Erde bevölkerten. Seine Kraft kehrte zurück. Er öffnete die Augen. Das Licht war mild und blendete ihn nicht, aber einen Augenblick lang war alles trüb und nebelverhangen. Dann sah er undeutliche Gestalten um sich herum und wurde von einem Gefühl traumhaften Wunders erfüllt, denn er entsann sich, dass er bei seinem Erwachen hätte allein sein sollen, nur von seinen Maschinen umgeben. Auf einmal begann der Nebel rasch zu zerfließen, und ohne jede Feindseligkeit oder Freundschaft, ohne jede Erregung oder Verunsicherung, starrten ihn die unergründlichen Augen der alten Beobachter an. Die schlanken, grotesk geformten Gestalten standen in einem dicht gedrängten Kreis um ihn herum und blickten über einen Abgrund auf ihn herab, den weder sein Geist noch der ihre je würde überbrücken können. Andere Menschen hätten wohl Entsetzen verspürt, doch Marlon lächelte nur ein wenig traurig, als er für immer die Augen schloss. Sein suchender Geist hatte sein Ziel erreicht. Es gab keine Fragen mehr, die er der Zeit stellen wollte. Denn im letzten Augenblick seines Lebens, als er die Wartenden um sich herum sah, wusste er, dass der uralte Krieg zwischen Menschen und Insekten schon seit langem beendet war und dass der Mensch nicht gesiegt hatte. There was a turtle by the name of Bert. Then be sure to get into the house fast. Seit den ersten Atombomben-Explosionen in den 40er, 50er Jahren sind wir in einer neuen geologischen Epoche, das ist das Anthropozän, und verändern unsere Umwelt global gesehen derart stark, dass man zu dem Schluss kommen könnte, wir werden es nicht überleben. Wir versauen es selbst. Ja, ich denke, das ist das überraschende Ende in dieser Kurzgeschichte, das Erwachen, eben darauf zurückzuführen ist, dass der Mensch in den langen Zeiträumen des Schlafens der Hauptperson eben seine Umwelt dermaßen verändert hat, dass vielleicht die Insekten unsere Nachfolger sein werden im Prozess der Evolution, die vom Menschen selbst verändert wurde. Mensch muss nicht unbedingt für alle Zeiten der Beherrscher der Erde bleiben. Auch die gesamte Erde und alle auf ihr lebenden Bewohner sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Das dürfte sich spätestens seit Galileo Galilei herumgesprochen haben. Inzwischen wissen wir, dass sich das gesamte Sonnensystem auch nicht im Zentrum, sondern eher im Randbereich unserer Galaxis befindet. Diese Galaxis, die wir Milchstraße nennen, besteht aus schätzungsweise 250 Milliarden Sternen. Und sogar das ist nichts Besonderes im Universum. Es gibt Galaxien, die 20 Mal größer sind als unsere Milchstraße. Diese Weltenmonster enthalten mehr als 1 Billion Sterne. 2003 haben Astronomen von der Australian National University anhand der Leuchtkraft aller sichtbaren Galaxien versucht, die Gesamtzahl aller Sterne zu errechnen. Das Ergebnis war eine 7 mit 22 Nullen, also 70 Trilliarden Sterne. Nur im für uns sichtbaren Teil des Universums, muss man betonen. 70 Trilliarden ist eine Zahl, die unser Vorstellungsvermögen bei weitem übersteigt. Es ist hoffnungslos, ihr mit dem Verstand jemals beikommen zu wollen. Gegen den Hintergrund dieser kosmischen Einsamkeit und der Endlichkeit des menschlichen Daseins hat er halt seine Melancholie, seine Sehnsucht gerichtet. Und dass dort etwas ist, was uns auffängt, was uns hält und hilft. Und das hat er wie kein anderer gemacht. 10, 9, Ignition Sequence Start. Mein Name ist Matthias Hawks, ich bin Trend- und Zukunftsforscher und beschäftige mich seit fast einem halben Jahrhundert mit der Zukunft und habe ein Institut gegründet mit 45 Mitarbeitern. Raumsonden sind inzwischen zu allen Planeten unseres Sonnensystems geflogen. Die Maschinen an Bord haben auf ihren langen Reisen große Mengen an Daten gesammelt und hochauflösende Fotos zu ihrem Heimatplaneten übermittelt. Irgendwann wird auch der Mensch sich auf den Weg machen und alle Planeten des Sonnensystems besuchen. Doch jenseits von Plutobahn und Kuipergürtel tut sich ein Abgrund auf, der wohl für immer eine nahezu unüberwindbare Barriere darstellen wird. Die gesamte Lebensspanne eines Menschen genügt bei weitem nicht, um auch nur den allernächsten Stern erreichen zu können. Vielleicht haben Sie schon einmal etwas von den drei Clarkschen Gesetzen gehört, die ich vor langer Zeit ausgearbeitet habe. Sie sind inzwischen recht berühmt geworden. Odyssey Clark, Odyssey Clark, Odyssey Clark. Das erste Clarksche Gesetz lautet: Wenn ein angesehener, aber älterer Wissenschaftler behauptet, dass etwas möglich ist, hat er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht. Wenn er behauptet, dass etwas unmöglich ist, hat er höchstwahrscheinlich Unrecht. Sie werden bemerkt haben, dass ich mich damit in einem Widerspruch zu meinen vorhergehenden Aussagen befinde, wo ich ja betont habe, dass der Abgrund zwischen uns und den Sternen einfach zu groß ist, um ihn in Anbetracht der Grenzen unserer Biologie und Technik zu überwinden. Odyssey Clark, Odyssey Clark, Odyssey Clark. Aber es gibt ja noch das zweite Clarksche Gesetz, das da lautet: Der einzige Weg, die Grenzen des Möglichen zu finden, ist, ein klein wenig über diese hinaus in das Unmögliche vorzustoßen. Und damit kommen wir automatisch zum dritten Clarkschen Gesetz. Es ist wohl das bekannteste und lautet: Odyssey Clark, Odyssey Clark, Odyssey Clark. Jede hinreichend weit entwickelte Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Würde man Menschen aus ferner Vergangenheit in unseren heutigen Alltag versetzen, dürfte ihnen die Allgegenwart des Internets sicherlich als pure Magie erscheinen. Als ich im Jahr 1974 ein künftiges Internet ausführlich beschrieb, haben mich die meisten damaligen Zeitgenossen zumindest belächelt. Also man muss wissen, in den 60er Jahren waren Leute wie Clark, Utopiker, Phantasten, Science-Fiction-Schreiber, waren Freaks. Ja? Also die wurden nicht ernst genommen. Und die waren auch nicht bekannt. Das waren kleine Randgruppen. Bevor dieses technologische Wunderwerk, das wir Internet nannten, Wirklichkeit werden konnte, mussten zunächst schwierige, komplexe Probleme gelöst werden. Der Weg zu den Sternen ist jedoch, im wahrsten Sinne des Wortes, um Lichtjahre schwieriger. Reisen mit Lichtgeschwindigkeit sind nach den Erkenntnissen der heutigen Physik nicht realisierbar. Selbst 1% der Lichtgeschwindigkeit liegt noch weit außerhalb unserer derzeitigen technischen Möglichkeiten. Seien wir ehrlich, der intergalaktische Raum ist einfach nichts für den Menschen. Viel realistischer ist es, dass sich irgendwann in ferner Zukunft hochentwickelte künstliche Intelligenzen auf den langen Weg zu den Sternen machen. Also Arthur C. Clarke war so etwas wie der Big Daddy des ganzen Genres. Er hat das alles auf den Punkt gebracht. Jede Astronomengeneration schätzt das Alter des Universums 10-mal höher ein als die vorangegangene. Die momentane Schätzung liegt bei etwa 14 Milliarden Jahren. Wenn wir sagen, dass eine menschliche Zivilisation etwa seit einem Millionstel des Alters dieser Galaxis existiert, so schmeicheln wir uns schon. aber es hat den Anschein, als sei das bisherige Alter der Galaxis nur ein kurzer Augenblick, verglichen mit den vor uns liegenden Äonen. Unsere Galaxis befindet sich jetzt im kurzen Frühling ihres Lebens. Einem Frühling, der durch so strahlende blau-weiße Sterne wie Vega und Sirius so prächtig ist und, in bescheidenerem Maße, durch unsere eigene Sonne. Erst wenn alle diese Sterne ihre weißglühend flammende Jugend hinter sich gebracht haben, in einigen Milliarden Jahren, erst dann wird die wahre Geschichte des Universums beginnen. Es wird eine Geschichte sein, die nur von dem Rot und Infrarot dumpf glühender Sterne erhellt ist, die für unsere Augen kaum sichtbar wären. Aber die düsteren Farbtöne dieses fast ewigen Universums werden vielleicht voller Farben und Schönheit sein für jene sonderbaren Wesen, die sich an sie angepasst haben. Sie werden wissen, dass vor ihnen nicht die Millionen Jahre liegen, in denen wir die geologischen Epochen messen, nicht die Milliarden Jahre, die die vergangenen Lebensperioden der Sterne umspannen, sondern Zeiträume, die man in Billionen zählen müsste. Sie werden in diesen endlosen Äonen Zeit genug haben, alle Dinge zu versuchen und alles Wissen zu sammeln. Sie werden nicht wie Götter sein, denn keine Götter, die wir uns vorstellen können, haben je über die Kräfte verfügt, die diese Wesen besitzen werden. Und trotzdem werden sie uns vielleicht beneiden, denn wir kannten das Universum, als es noch jung war. In dieser gewaltigen Spirale entsteht natürlich ein kathedralenhafter Ton. Das hat so etwas ganz, ganz Schlichtes im Stil. Ja. Es hat diesen hypnotischen Sound, in dem er wunderbar schreiben konnte. Ja. Also er konnte eben von einer Supernova zurückspringen in eine Hütte in Sri Lanka, ja, so ungefähr. Einer meiner Leser war ein junger New Yorker Filmemacher. Sein Name Stanley Kubrick. Er war bereits ein international erfolgreicher Regisseur, als er mir am 31. März 1964 den folgenden Brief schrieb. Lieber Mr. Clark, ich bin seit langem ein großer Bewunderer Ihrer Bücher und wollte mit Ihnen schon immer einmal die Möglichkeit besprechen, einen wirklich guten Science-Fiction-Film zu drehen. Halten Sie es für vorstellbar, nach New York zu kommen und sich mit mir zu treffen, um festzustellen, ob wir eine gemeinsame Grundlage finden, miteinander auf einer bestehenden oder noch zu entwickelnden Idee ein Drehbuch aufzubauen? Der einzige Kubrick-Film, den ich bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hatte, war Lolita. Sein nächster Streifen, Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, lief damals gerade in den Kinos an und sorgte für mächtigen Pressewirbel. Es erschien mir lohnend, diesen Stanley Kubrick einmal unter die Lupe zu nehmen. Und so stimmte ich der vorgeschlagenen Begegnung zu. Ich konnte nicht ahnen, dass wir anschließend volle 4 Jahre gemeinsam an einem Film arbeiten würden. Noch viel weniger konnte ich erahnen, welches Opus da entstehen sollte. Es wurde tatsächlich eines der wichtigsten und einflussreichsten Werke der Filmgeschichte. 2001, Odyssee im Weltraum. Wir trafen uns das erste Mal am 22. April 1964 in New York. Es war schon merkwürdig, nach etlichen Jahren in meinem Tropenparadies Ceylon wieder in New York zu sein. Nach dem Alltagsleben unter Elefanten, in Korallenriffen, dem Monsun und versunkenen Schatzschiffen empfand ich nun 3 Stationen mit der New Yorker U-Bahn als ein erstaunlich exotisches Erlebnis. Stanley kam pünktlich zum Treffpunkt und stellte sich als ziemlich ruhiger New Yorker von durchschnittlicher Größe heraus. Er hatte die typische Blässe des Nachtmenschen. Ein anderer Autor erzählte mir später, dass Stanley ihn immer um 4 Uhr morgens anrief, um etwas mit ihm zu besprechen. Glücklicherweise kann ich sagen, dass er das bei mir nie versucht hat. Was mir sofort auffiel, war seine hohe Intelligenz. Kubrick begriff neue Gedanken, egal wie kompliziert sie auch waren, beinahe sofort. Offenbar interessierte er sich auch für praktisch alles. Im nächsten Monat sahen wir uns immer durchschnittlich 5 Stunden pro Tag. Ich hatte Stanley meine 1951 geschriebene Kurzgeschichte »Der Wächter« mitgebracht. Darin geht es um ein pyramidenförmiges Artefakt, das Forscher in naher Zukunft auf dem Mond entdecken. In der Geschichte schickt das Gebilde plötzlich und unerwartet ein Signal an seine weit entfernten außerirdischen Schöpfer. Nach eingehender Diskussion benutzten wir dann diese Kurzgeschichte als Grundlage für unser gemeinsames Filmprojekt. Stanley hasste Drehbücher. Drehbücher sind beinahe ebenso langweilig zu lesen wie zu schreiben. Es war sein Vorschlag, dass wir, bevor wir uns auf die Plackerei mit dem Drehbuchskript einließen, die Geschichte zunächst in Form eines kompletten Romans entwickeln. Auf diese Weise würde unsere Einfallskraft nicht durch einen eher technischen Schreibstil behindert werden. Das Drehbuch sollte dann anschließend nach dem Roman entstehen. In der Praxis entwickelte sich alles viel komplizierter. In der Endphase wurden Roman und Drehbuch gleichzeitig geschrieben und wirkten wechselseitig aufeinander ein. Ich nahm also meine elektrische Schreibmaschine und zog damit in das New Yorker Chelsea Hotel ein. Dort begann ich den Roman zu schreiben. Jeden zweiten Tag kamen Stanley und ich zusammen und tauschten Erfahrungen aus. Unsere Gedanken flossen so reichlich, dass ich nach der ganzen Zeit nicht mehr sicher bin, von wem welche Ideen stammen. Am 29. Dezember 1965 begannen in den Londoner MGM Studios die Hauptdreharbeiten zu 2001 Odyssee im Weltraum. Des unerbittlichen Arbeitsdrucks. Bloße 12 Arbeitsstunden entsprachen praktisch einem freien Tag, führte ich über das ganze Unternehmen ein ausführliches Tagebuch. Tagebucheintrag, 10. November 1965. Begleite Stan und den Baustab in die Erdorbitalstation und sage beiläufig, das Cockpit sehe aus wie ein chinesisches Restaurant. Stan erklärte, damit sei es für ihn auf der Stelle gestorben und ordnete Umbau an. Muss mich ein paar Tage vom Stab fernhalten. Es gab in Frankfurt ein wunderbares, nagelneues Kino mit einer Breitwandleinwand, die so groß war wie der Himmel. Und dort habe ich mit meiner jugendlichen Clique ungefähr 10-mal am Sonntagmorgen die Matinee von 2001 Odyssee im Weltraum gesehen. Und erst später dann, im Laufe meiner Zukunftsforschungsarbeit, habe ich mich dann natürlich auch professionell mit ihm beschäftigt. Und mich interessiert eigentlich immer, wie kommt jemand dazu, so etwas Kosmisches und Großartiges, Grandioses, Epochales zu formulieren. Im Sommer 1968 wurde der Roman endlich veröffentlicht, Monate nachdem der Film herausgekommen war. Auf lange Sicht wurde alles gut, genauso wie Stanley es vorhergesagt hatte. Aber ich kenne einfachere Methoden, Geld zu verdienen. 2001 war am Anfang kein kommerzieller Erfolg. Er hat eine ganz große Form der Entfremdung im Kino hervorgerufen. Das Kino hat quasi einen ganz neuen Wirklichkeitsraum entdeckt. Ja. es hat eine mentale Erschütterung stattgefunden, solche Bildwelten überhaupt verarbeiten zu können. Das war ja das Einlasstor für unsere junge Rebellengeneration, damals diesen Film auch zu verherrlichen. Weil er war so gedreht, dass die Älteren ihn gar nicht verstehen konnten. Die konnten das gar nicht dechiffrieren. In der Romangeschichte haben die unbekannten Außerirdischen vor Millionen Jahren einen Sender im Sonnensystem zurückgelassen. Durch ihn erhalten sie dann die Information, dass sich menschliche Intelligenz auf der Erde entwickelt hat. Im Film wurden die Erscheinungsformen der außerirdischen Intelligenz lediglich angedeutet. In meinem Roman bin ich sehr viel konkreter und liefere einige Antworten zum Entwicklungsstand der Außerirdischen. Hören Sie nun einen kurzen Auszug aus dem Schlussteil meines Romans 2001, Odyssee im Weltraum. Nun hatte das lange Warten ein Ende. Auf einer anderen Welt hatte sich Intelligenz entwickelt und jetzt brach sie aus ihrer Planetenwiege aus. Ein uraltes Experiment näherte sich seinem kritischen Punkt. Die das Experiment vor so langer Zeit begonnen hatten, waren keine Menschen gewesen, nicht einmal menschenähnlich. Aber sie waren aus Fleisch und Blut. Und wenn sie hinausblickten in die Tiefen des Weltalls, dann wurden sie von ehrfürchtigem Staunen erfasst und von tiefer Einsamkeit. So wie sie dazu imstande waren, nahmen sie ihren Weg zu den Sternen. Auf ihren Entdeckungsreisen trafen sie auf viele Lebensformen und hatten Gelegenheit, auf 1000 Welten das Walten der Evolution zu beobachten. Sie sahen, wie oft die ersten schwachen Punkte einer Intelligenz aufflammten und in der kosmischen Nacht wieder erstarrten. Und weil sie im ganzen Milchstraßensystem nichts Kostbareres fanden als den Geist, halfen sie seiner Entwicklung, wo immer er vorhanden war. Wie Landbesteller auf den Feldern der Sterne säten sie, und manchmal konnten sie ernten. Aber manchmal mussten sie auch jäten. Die Zeit der großen Dinosaurier war schon lange vorbei, als das Forschungsschiff nach einer 1000 Jahre dauernden Reise in das Sonnensystem kam. Es ließ die eisigen äußeren Planeten hinter sich, machte einen kurzen Halt über den Wüsten des sterbenden Mars und kam schließlich zur Erde. Unter sich sahen die Pioniere eine Welt voller Leben. Viele Arten zu Wasser und zu Lande wurden Gegenstand ihrer Experimente. Doch was davon Früchte trug, würde sich frühestens in 1 Million Jahre offenbaren. Sie waren geduldig, aber noch keineswegs unsterblich. Das Universum mit seinen vielen Milliarden Sonnen bot ihnen ein reiches Betätigungsfeld und immer neue Welten lockten. So fuhren sie wieder davon in die große Leere, in dem Bewusstsein, dass sie nie hierher zurückkommen würden. In den Weiten der Milchstraße entstanden und verschwanden Zivilisationen. Seltsame, wunderbare und schreckliche Reiche tauchten auf und zerfielen. Aber ihr Wissen ging nicht verloren, sondern übertrug sich auf ihre Nachfolger. Die Erde war nicht vergessen worden, aber ein neuer Besuch war nicht erforderlich. Sie war nur eine von Millionen schweigender Welten, von denen nur wenige jemals ein Zeichen geben würden. Draußen, inmitten der Sterne, trieb die Evolution neuen Höhepunkten zu. Die ersten Besucher der Erde hatten längst ihre Grenzen von Fleisch und Blut erreicht. Sie führten die Entwicklung unablässig weiter. Sobald ihre Maschinen besser waren als ihre Körper, zogen sie unbeirrt die Konsequenzen. Sie übertrugen erst ihre Gehirne und dann ihre bloßen Gedanken in glänzende Gehäuse von Metall und Plastik. In diesen bewegten sie sich im interstellaren Raum. Sie bauten keine Raumschiffe mehr. Sie waren Raumschiffe. Aber das Zeitalter der beseelten Maschinen ging schnell vorbei. Bei ihren ununterbrochenen Versuchen hatten sie herausgefunden, wie sie ihr Wissen in der Struktur des Raums und ihre Gedanken in den Wellen des Lichts speichern konnten. So befreiten sie sich schließlich von der Tyrannei der Materie und wurden Geschöpfe der Strahlung. Sie verwandelten sich also in reine Energie. Und auf tausenden Welten verkümmerten und verstaubten die leeren Hüllen, die sie abgestreift hatten. Jetzt waren sie die Herren der Milchstraße und unabhängig auch von der vierten Dimension, der Zeit. Ohne Schranken von Raum und Zeit vermochten sie zwischen den Sternen zu wandeln. Doch trotz ihrer gottgleichen Macht hatten sie ihren Ursprung im warmen Schlamm eines längst verschwundenen Ozeans nicht vergessen. Und immer noch verfolgten sie die Experimente, die ihre Vorfahren vor Äonen begonnen hatten. Im Vorwort zu diesem Buch schrieb ich: Doch vergessen Sie nicht, es handelt sich nur um einen Roman. Die Wahrheit wird, wie immer, weit erstaunlicher sein. Das eigentliche Motiv hinter der Sehnsucht von Arthur C. Clarke ist natürlich die Unsterblichkeit und das Ende des Leidens und das Ende der menschlichen Begrenzung. Das ist seine große Sehnsucht. Menschen werden immer auch diese Fantasie, diese Poesie haben, diese Grenzen zu überschreiten. Ich finde, dass Clarke eben auf wunderbar poetische Weise an diesen Gitterstäben und auch Begrenzungen gerüttelt hat. Eine der größten Aufgaben der Science Fiction ist es, Menschen darauf vorzubereiten, die Zukunft ohne Schmerz anzunehmen und eine Flexibilität des Verstandes zu fördern. Fantasie hat also einen großen Stellenwert. Gleichzeitig ist es natürlich unverzichtbar, die wissenschaftlichen Grundlagen nicht aus den Augen zu verlieren. Das betrifft insbesondere auch alle Spekulationen in Sachen außerirdische Intelligenz. Diese Frage kann letztlich nur durch Beweismaterial entschieden werden, nicht durch irgendwelche logischen Ableitungen, so plausibel sie auch immer sein mögen. Derzeit haben wir keine harten Fakten, auf denen wir auch nur eine Vermutung aufbauen können, noch weniger eine vernünftige Hochrechnung. Das alles ändert aber nichts an der grundsätzlichen Möglichkeit. Außerirdische Intelligenz kann bereits morgen entdeckt werden. Oder erst in 1000 Jahren. Bei unseren Vorstellungen von Leben sollten wir über den begrenzten Umfang hinausdenken, den unser Heimatplanet zu bieten hat. Das Universum ist so fantastisch, dass es alles, was überhaupt möglich ist, irgendwo geben muss. Wir Menschen haben unsere klassischen 5 Sinne: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Aber wir haben, wie alle anderen Tiere dieser Erde, beispielsweise kein Sinnesorgan für Radioaktivität. Unser Körper warnt uns nicht, wenn wir verstrahlte Gebiete betreten. Aber vielleicht gibt es irgendwo im Universum Lebensformen, die Radioaktivität wahrnehmen können, die radioaktive Elemente regelrecht brauchen, um am Leben zu bleiben. Wir benutzen inzwischen zahlreiche Kräfte, die vor ein paar hundert Jahren nur im Reich der Fantasie vorkamen. 1895 waren viele Menschen wie gelähmt, als sie davon hörten, dass es Röntgenstrahlen gibt, dass es tatsächlich möglich ist, ins Innere des menschlichen Körpers zu blicken. Vielleicht gibt es im Universum Lebewesen, die in der Lage sind, mit Röntgenstrahlen zu sehen. Wenn es solche Lebewesen geben sollte, dann können sie nicht auf Planeten wie dem unseren leben, denn Luft absorbiert Röntgenstrahlen sehr rasch. Aber auf einem atmosphärelosen Planeten, der eine Sonne umkreist, die so heiß ist, dass ihre Strahlen größtenteils im Röntgenwellenbereich liegen, ist so etwas wie ein Röntgenblick zumindest theoretisch möglich. In diesem Zusammenhang muss ich immer wieder an ein berühmtes Gemälde des viktorianischen Künstlers John Millais denken. Es ist 1856 entstanden und heißt »Das blinde Mädchen«. Das Bild zeigt eine wunderschöne englische Landschaft mit einem Gewitter im Hintergrund. Über den dunklen Wolken spannen sich prächtige Regenbögen. Im Vordergrund sitzt ein blindes Mädchen, das von der Schönheit, die es umgibt, nichts ahnt. Ein Schmetterling hat sich auf ihrem Umhängetuch niedergelassen. Für das blinde Mädchen existieren weder Schmetterling noch Regenbögen. Es ist ein anrührendes Bild, das mich immer bewegt hat. Wir glauben, dass wir unsere Umgebung gut genug sehen, hören, ertasten, schmecken und riechen können. Wir glauben, unsere Umgebung so, wie sie ist, ganz genau zu kennen. Und doch sind wir verglichen mit Fledermäusen und Delfinen so gut wie taub. Für Hunde scheinen wir ständig verschnupft zu sein. Und unser Auge nimmt nur einen kleinen Bereich des gesamten Lichtspektrums wahr. Von radioaktiven Sinnen keine Spur. Das Universum existiert seit Milliarden Jahren. Und die menschliche Rasse ist noch sehr jung. Vielleicht gibt es irgendwo unter den Sternen Wesen, die alle nur vorstellbaren Sinne entwickelt haben. Und noch vieles mehr. Sie würden uns bemitleiden, wie wir Milles blindes Mädchen bemitleiden. Möglicherweise finden wir solche völlig fremdartigen Lebensformen sogar irgendwann auch vor unserer kosmischen Haustür. ...1958 schrieb ich eine Kurzgeschichte mit dem Titel Aus der Sonne heraus. In dieser Erzählung haben Forscher auf dem Planeten Merkur, der unserem Zentralgestirn im nächsten ist, einen Beobachtungsposten errichtet. Von dort aus untersuchen sie die Sonne. Die Wissenschaftler erleben, wie eine gigantische Lebensform durch eine Sonneneruption in den kalten Weltraum hinausgeschleudert wird. Hören Sie nun aus meiner Erzählung Aus der Sonne heraus einen kurzen Auszug. Natürlich sah ich nichts. Keine noch so feine Silhouette hob sich gegen die pockennarbige Sonnenscheibe ab. Das normale Auge versagte in diesem Fall völlig. Nur die elektrischen Sinne des Radargerätes waren von Nutzen. Das Ding, das aus der Sonne stammte und auf uns zueilte, war durchsichtig wie Luft und wesentlich dünner. Was wir sahen, war völlig unmöglich. Und doch blickten wir auf den unwiderlegbaren Beweis. Wir schauten auf etwas Lebendiges, wo kein Leben existieren konnte. Die Eruption hatte das Ding aus seiner gewohnten Umgebung herausgeschleudert. Tief unten in der flammenden Atmosphäre der Sonne hatte es gelebt. Es war ein Wunder, dass es die weite Reise durch den Raum überstanden hatte. Aber sicher starb es bereits. Der unsichtbare Körper hatte die Gewalt über jene Kräfte verloren, die seine Substanz, ionisiertes Gas, zusammenhielten. Ist das Leben denn etwas anderes als organisierte Energie? Spielt es eine Rolle, welche Formen diese Energie annimmt? Doch jetzt, in diesem Augenblick, hatte ich keine Zeit, über diese Dinge nachzudenken. Das überwältigende Gefühl unbeschreiblichen Staunens ergriff von mir Besitz, als ich die letzten Sekunden des gigantischen Wesens miterlebte. Besaß es Intelligenz? Begriff es die Ursache des Unglücks, dem es zum Opfer gefallen war? Es mögen tausende von Fragen sein, auf die wir niemals eine Antwort erhalten werden. Es ist schwer zu glauben, dass eine Kreatur, die im Innern der Sonne geboren wurde, jemals etwas über die Existenz des Universums erfahren kann. Jede nicht gasförmige Materie musste ihrem Begriffen nach unendlich kalt sein. Wer immer sie auch sein mögen, die im Innern der Sonne leben, eines Tages kann es sein, dass sie uns entdecken, wie wir auf eisigen Welten um sie kreisen, stolz auf unser Wissen und gewiss die einzigen Intelligenzen des Universums zu sein. Vielleicht werden sie über die Entdeckung nicht besonders erfreut sein. Denn in ihren Augen werden wir nichts anderes als krabbelnde Punkte auf der Haut eines Planeten sein, der zu kalt ist, um sich von der Plage organischen Lebens zu befreien. Und dann werden sie, wenn sie die Macht dazu haben, genau das tun, was sie für richtig halten. Die Sonne wird eine ihrer flammenden Zungen verstärken und die Gesichter ihrer Kinder ablecken. Danach werden die Planeten ihren Weg noch einmal antreten. Sauber, hell und steril. Wie zu Beginn der Zeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo im Universum intelligentes Leben gibt, ist extrem hoch. Dass dieses Leben eine menschenähnliche Erscheinungsform besitzt, dürfte aber eher unwahrscheinlich sein. Bereits die schier unendliche Fülle belebter Formen auf der Erde lehrt uns, die Natur meidet die exakte Wiederholung. Aufgrund seiner biologischen und technologischen Begrenztheit wird es der Mensch wohl auch in Zukunft nicht schaffen, außerirdische Intelligenzen in den Weiten des Alls ausfindig zu machen. Aber vielleicht sind die anderen da draußen weniger begrenzt und durchaus in der Lage, uns einen Besuch abzustatten. Wesen, die die große Leere zwischen den Sternen überwinden können, müssen uns technologisch extrem weit überlegen sein. Was ist, wenn diese hochgradig überlegenen Wesen tatsächlich auf die Idee kämen, bei uns zu landen und dem Menschen gegenüberzutreten? Das ist ja die große Sehnsucht. Wenn eine außerirdische Macht auf uns zukäme, dann hätten wir ja quasi die Wirklichkeit einer anderen Wirklichkeit. Man kann sich als Individuum oder auch als Spezies ja immer nur im Spiegel des anderen erkennen. Aber ich würde mal vermuten, dass dieser Kontakt unfassbar schwierig ist, weil wir uns gar nicht verständigen könnten. Wir können uns zum Beispiel mit Hunden einigermaßen verständigen, weil wir sie gezüchtet haben. Ja. Aber schon dahinter ist es eben ganz, ganz schwierig, jetzt mit einer Biene zu kommunizieren. Das versuche ich in meinem Garten immer mal. Der Beweis, dass unsere junge Spezies auf der Skala kosmischer Intelligenz nur eine niedrige Stufe einnimmt, wird ein schwerer Schlag für unseren Stolz sein. Vermutlich werden nur wenige unserer gegenwärtigen Religionen ihn überleben. Die Behauptung, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, tickt wie eine Zeitbombe in den Grundfesten der Christenheit. Wenn sich die Hierarchie des Universums uns erst einmal langsam offenbart, werden wir der entmutigenden Tatsache ins Auge blicken müssen, sollte es irgendwelche Götter geben, deren Hauptanliegen der Mensch ist, so können es keine sehr bedeutenden Götter sein. Bereits im 16. Jahrhundert kam der italienische Dominikanermönch Giordano Bruno auf die unerhörte Idee, dass das Universum unendlich groß sein muss. Bruno besaß natürlich zur damaligen Zeit keine exakten astronomischen Erkenntnisse. Er war eher so etwas wie ein früher Kollege im Bereich der Science Fiction. 1591 schrieb er: Kann man mit den Flügeln des Geistes dorthin gelangen, wohin die Füße uns nicht tragen? Erdichte dir, du verlässt die Erde und fliegst direkt zum nahen Mond. Obwohl ihm die Beweise fehlten, glaubte Giordano Bruno fest daran, dass es im unendlichen Universum auch andere Sonnen und Planeten geben muss. Noch kühner, er sprach davon, dass all diese Sonnen mit ihren Planeten sich um ein eigenes Zentrum im Weltall drehen könnten. Mit solchen Aussagen nahm Giordano Bruno tatsächlich einige wissenschaftliche Erkenntnisse der Astronomie vorweg. Gleichzeitig erschüttert er damit auch das Weltbild der Kirche. Es dauerte nicht lange und die Inquisition klagt ihn als Ketzer an. Am 17. Februar 1600 wird Giordano Bruno in Rom öffentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Verkündigung des Ketzerurteils soll er mit den folgenden Worten entgegengenommen haben. Ihr verkündet das Urteil gegen mich mit vielleicht größerer Furcht, als ich es entgegennehme. Wie groß wird wohl die Furcht der Priester sein, wenn irgendwann einmal Vertreter einer außerirdischen Zivilisation den Boden der Erde betreten? Es mag absurd erscheinen, aber seit vielen Jahren beschäftigt sich die katholische Kirche ernsthaft mit der Frage, ob Außerirdische von der Erbsünde befreit sind. In Kirchenkreisen geht man derzeit davon aus, dass es sich bei den Aliens eher um Heiden handelt. Damit wären sie zunächst einmal grundsätzlich Objekt einer Missionierung. Am 12. Mai 2014 erklärte dann auch Papst Franziskus im Rahmen einer Messe, dass Außerirdische durchaus getauft werden könnten, sofern sie eine entsprechende Bitte äußern. Können Sie sich vorstellen, dass Vertreter einer hochentwickelten außerirdischen Zivilisation an so etwas Interesse haben? Ich für meine Person lehne jede Art von Religion ab. Die Religion hindert einen daran, die Wahrheit über das Universum herauszufinden. Sie ist das bösartigste aller Geistesviren. Für den Ablauf meiner Beisetzungsfeier hatte ich vorsorglich eine schriftliche Anweisung hinterlassen. Sie lautete: Mit meiner Beerdigung sollen keinerlei religiöse Riten, die sich auf irgendeinen religiösen Glauben beziehen, verbunden sein. Beim Begräbnis hatte sich ein Hindu-Priester dennoch nicht nehmen lassen, meinen toten Körper rituell mit Blumen zu schmücken. Er meinte es sicher gut. Ich möchte meinen vielen buddhistischen, christlichen, hinduistischen, jüdischen und muslimischen Freunden versichern, dass ich mich aufrichtig freue, wenn die Religion, die ihnen der Zufall beschert hat, zu ihrem Seelenfrieden beiträgt. Vielleicht ist es besser, unvernünftig und glücklich, als vernünftig und unglücklich zu sein. Am besten wäre es natürlich, wenn Vernunft und Glück Hand in Hand gingen. Ich bin zufrieden von dieser Welt gegangen. Mein Leben war unglaublich reichhaltig und aufregend. Ich habe die Hände geschüttelt des ersten Menschen, der die Erde umkreist hat. Des ersten Menschen, der aus einem Raumschiff ins All ausgestiegen ist. Und des ersten Menschen, der den Mond betreten hat. In der langen historischen Betrachtung gesehen wird es unwichtig sein, dass zwei davon Russen waren und einer Amerikaner. Es liegt ja eine hoffnungsvolle Symbolik in der Tatsache, dass Flaggen nicht im Vakuum wehen. Ich habe über 600 Erzählungen und Fachartikel sowie Dutzende Romane geschrieben. Die Gesamtauflage meiner Bücher dürfte bei über 100 Millionen Exemplaren liegen. Ich hatte eine vielfältige Karriere als Schriftsteller, Unterwasserforscher, Förderer der Weltraumforschung und als Wissenschaftspromoter. Von all dem möchte ich am liebsten als Schriftsteller in Erinnerung bleiben. Ich möchte als einer in Erinnerung bleiben, der seine Leser unterhalten hat und hoffentlich ihre Fantasie beflügelte. Die britische Poetin Sarah Williams hat eine Zeile verfasst, die ich immer sehr gemocht habe. Sie lautet: Ich habe die Sterne zu sehr geliebt, um mich vor der Nacht zu fürchten. Unmögliches Denken. Poesie und Visionen. Der Schriftsteller Arthur C. Clarke. Ein Feature von Rainer Praetorius. Es sprachen Jürgen Thurmann, Michael Kamp, Jörg Kustiak und Henning Freiberg. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Steffen Jahn. Regieassistenz Nikolai Schimanski. Regie Martin Zöker. Redaktion Imke Wallefeld. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022.